Wann kommt der Morgen? Der Mond schwebt irgendwo im Nebel verborgen. Du spürst ihn auch so. Du hörst überm Hafen die Nachtvögel schreien. Sie sind Jäger wie du und schlafen morgens erst ein. Und es treibt dich der Mond in die Nacht. Und ihr bleibt gegen seine Macht. Nur die Hoffnung einzuschlafen, wenn der Tag erwacht. Siehst du unter den Massen, die an der Theke stehen, manche, die fassen ihr Glas, wenn sie dich sehen, so als fühlten diese Leute, was falsch an dir ist, dass du Jäger, dass du die Beute, dass du beides bist. Und es treibt dich der Mond in die Nacht. Und ihr bleibt gegen seine Macht. Nur die Hoffnung einzuschlafen, wenn der Tag erwacht. Schon kannst du die Kräne auf der Helling sehen und hörst statt der Hähne die Nebelhörner krähen, die Nachtjäger düsen. Verdauen ihr Mahl, Taggeräusche erlösen dich von deiner Qual.